Kapitel 37. Durch lautere und umfassende Selbstentäußerung zur Freiheit des Herzens. Erstens, verzichte ganz, ohne Vorbehalt und immer auf deinen Eigenwillen. Der Herr: Mein Sohn, verlasse dich und du wirst mich finden. Sei wunschlos und selbstlos, so wirst du immer gewinnen. Denn du wirst ein größeres Maß an Gnaden erhalten, sobald du auf dich selbst verzichtest und dieses Opfer nicht zurücknimmst. Der Knecht: Herr, wie oft soll ich auf mich verzichten und in welchen Dingen mich verlassen? Der Herr: Immer, zu jeder Stunde, im Kleinen wie im Großen. Ich nehme nichts aus. Von allem will ich dich entäußert finden. Wie anders könntest du mein und ich dein sein, wenn du nicht innerlich und äußerlich jede Regung des Eigenwillens aufgegeben hast? Je schneller du dies vollbringst, umso besser wird es mit dir stehen. Und je gründlicher und aufrichtiger du es tust, umso wohlgefälliger wirst du mir sein und umso mehr wirst du dabei gewinnen. Manche entäußern sich zwar, aber nur mit einem gewissen Vorbehalt. Sie haben kein volles Gottvertrauen und sind deshalb bemüht, sich vorzusehen. Andere opfern anfänglich alles, später jedoch kehren sie unter dem Druck der Versuchung zu ihrem eigenen zurück. So machen sie nicht den geringsten Fortschritt in der Tugend. Zur wahren Freiheit des reinen Herzens und zu meiner gnadenhaften, beseligenden Freundschaft werden sie nur gelangen, wenn sie gänzlich auf sich verzichten und sich täglich zum Opfer bringen. Ohne dies wird es weder heute noch in Zukunft eine segensreiche Einigung geben. Zweitens, wer ganz verzichtet, wird Gott besitzen und mit ihm Frieden und Freiheit. Ich sagte es dir schon oft und sage es wieder: Verlasse dich, opfere dich und du wirst einen tiefen inneren Frieden genießen. Gib alles für alles, nimm nichts aus, fordere nichts zurück. Stütze dich lauter und ohne Bedenken auf mich. So wirst du besitzen, wirst innerlich frei sein und die Finsternisse werden dich nicht überfallen. Psalm 139,11. Dies eine erstrebe, erbitte und ersehne, dass du ohne jedes Eigentum arm dem armen Jesus folgen, dir selber sterben und ewig für mich leben kannst. Dann werden alle eitlen Einbildungen, alle törichten Unruhen und überflüssigen Sorgen verschwinden. Auch die übermäßige Furcht wird weichen und die Liebe, die sich an keine Ordnung hält, wird sterben.